Viertens, die Berichte der Evangelisten über die Endergebnisse in Jerusalem enthalten noch weitere, offene oder verdeckte, absichtliche Widersprüche. Wie haben sich die Begebenheiten bei der Kreuzigung chronologisch zugetragen? Markus und Matthäus erzählen diese Ereignisse beide in der nämlichen geschichtlichen Reihenfolge. Erstens Kreuzigung Jesu, zweitens Teilung der Kleider, drittens Inschrift am Kreuze, viertens Kreuzigung der Schächer, fünftens Spott der Priester, sechstens Schmähen der Schächer, siebentens Finsternis, achtens Soldat mit Essig, neuntens Tod Jesu, zehntens Zerreißen des Tempelvorhanges. Mit dieser Reihenfolge ist Lukas nicht zufrieden. Er ordnet die Ereignisse anders, nämlich so: 1, 4, 2, 5, 8, 3, 6, 7, 10, 9. Und Johannes variiert noch einmal: 1, 4, 3, 2, 8, 9. Von der Finsternis und dem Zerreißen des Vorhanges schweigt Johannes ganz. Dafür kann er aber mit einer neuen, erstaunlichen Tatsache aufwarten, von der die Synoptiker nichts wissen, von der auch der eifrig nachforschende Lukas nichts gehört hatte: dass Jesu Mutter am Kreuze gestanden habe. Es gibt genug theologische Kritiker, die dergleichen Differenzen als unwesentlich übergehen, so dass wir lobend hervorheben wollen, was ihr Kollege P. Wernle ihnen zu verstehen gab. Die schwierigen Differenzen sind ja da, ohne dass wir sie schaffen oder nur vergrößern. Dass zum Beispiel nach den drei Synoptikern Jesu Mutter nicht beim Kreuze steht, während bei Johannes sie und der Lieblingsbruder gerade die Hauptpersonen sind, ist einfach ein Tatbestand, den man dadurch nicht erklärt, dass man ausruft, wie verkehrt ihn zu bemerken. Über die Stunde der Kreuzigung hätte selbstverständlich im wirklichen Leben der Urchristen niemals Unsicherheit geherrscht, da diese chronologische Tatsache als eine öffentlich und amtlich wohlbekannte nicht innerhalb weniger Jahrzehnte in Vergessenheit geraten konnte. Nichtsdestoweniger berichtet einerseits Markus, andererseits Johannes verschieden über diesen wichtigen Punkt. Nach Markus wurde Jesus um die dritte Stunde, nach Johannes um die sechste Stunde ans Kreuz geschlagen. Wieder haben einige Forscher herausgefunden, dass im Grunde genommen gar kein Widerspruch vorliege. P. Feiner erklärt die Differenz einfach durch die Behauptung hinweg, Johannes zähle die Stunde nach römischer, Markus aber nach jüdischer Rechnungsweise. Leider hat Feiner vergessen zu beachten, dass es unter den Forschern sonst immer heißt, Markus habe sein Evangelium für die Heidenchristen geschrieben, was zum Beispiel dadurch belegt werden könnte, dass er auffällig die römischen Geldsorten bevorzuge. Bei dem Kreuzigungsbericht verleugnet er nun plötzlich seine Vorliebe fürs Römische und zählt angeblich nach jüdischer Art. Die Art der Geldbezeichnung bei den Synoptikern beweist übrigens durch die bekannte Taktik der Dreifachvariation erneut den gemeinsamen künstlich gelehrten Ursprung der Evangelisten. Also Markus bevorzugt die römischen Geldsorten, Lukas die griechischen und Matthäus verwendet beide, aber unter Zurückdrängung der römischen. An solchen Kleinigkeiten und scheinbar nebensächlichen Angaben, die nun aber einmal erforderlich sind, um einer Dichtung den Schein echten Lebens zu verleihen, offenbart sich die Absichtlichkeit und Künstlichkeit des Widerspruches manchmal besonders deutlich. Aus der großen Zahl der Belegstellen seien folgende herausgegriffen: Markus 6,8 Verbot von Kupfer, Lukas 9,3 Verbot von Silber, Markus 6,5 Jesus konnte kein Wunder tun, Lukas 4,16 Er wollte kein Wunder tun, Matthäus 4,11 Die Engel erscheinen erst, nachdem der Versucher abgetreten ist, Markus 1,13 Die Engel dienen Jesus während der ganzen 40 Tage, Markus 6,12 Die ausgesandten Apostel sollen Buße predigen, Matthäus 10,8 Sie sollen Kranke heilen, Markus 14,18 Voraussagungen des Verrats vor dem Abendmahl, Lukas 22,21, Voraussage nach dem Mahl. Markus 4,8, Saat trägt Frucht 30, 60 und 100-fach. Matthäus 13,8, umgekehrte Reihenfolge. Lukas 8,8, nur 100-fältig. Markus 15,21, Simon von Kyrene trägt das Kreuz, ebenso bei Matthäus und Lukas. Johannes 19,16, Jesus trägt selbst das Kreuz. Fünftens, in rein formal-stilistischer und sprachlicher Hinsicht macht sich der absichtliche Widerspruch innerhalb der Evangelienmasse gleichfalls sehr augenfällig bemerkbar. W. Larfeld hat die synoptischen Evangelien auf Sprache und Stil hin miteinander verglichen. Er kommt dabei zu dem interessanten Ergebnis, die späteren Evangelisten Matthäus und Lukas hätten ihre Vorlage, nämlich den Markus-Text, absichtlich in sprachlich-stilistischer Hinsicht differenziert. Vertritt Larfeld auch nicht unsere These der Ungeschichtlichkeit Jesu? Er hält die Evangelien für sukzessiv entstandene Schriften urchristlicher Verfasser. So ist doch auch seine Entdeckung, die Urchristen Matthäus und Lukas hätten aus reinem Differenzierungstrieb ihre Markusquelle sprachlich umgestaltet, durchaus eine Bekräftigung unserer Generalthese von der künstlichen Fabrikation der Erdichtung der Evangelienmasse. Sehen wir uns also den Larfeldschen Befund genauer an. Dann könnte man allerdings begreiflich finden, dass Matthäus und Lukas ihre angebliche Vorlage, das in sprachlicher und stilistischer Hinsicht auf einer weniger entwickelten Stufe stehende Markus-Evangelium, formal glätteten und dem griechisch gebildeten Leserkreis in einem schöneren griechischen Gewande darboten. Matthäus hat die lateinischen Wörter des Markus oft ausgelassen, durch griechische Ausdrücke ersetzt oder umschrieben. Lukas hat das lateinische Vokabular des Markus noch stärker vermindert oder durch griechische Ausdrücke ersetzt. Wie gesagt, man könnte dies Verfahren auch bei Urchristen begreiflich finden, denn dadurch wäre ja die eigentliche historische Substanz der Vorlage nicht verändert worden. Doch schon mit der angeblichen Glättung und Verbesserung des Markus griechisch durch Matthäus und Lukas stimmt schlecht überein, was Larfeld selbst zugeben muss, dass Lukas, wenn auch selten, gute Ausdrücke seiner Vorgänger durch minderwertige wiedergibt. Und was J. Schmidt vorbringt, will ebenso wenig zu der angeblich sprachlichen Verbesserung und Höherentwicklung passen. Danach haben die Verbesserer des schlechten Markus griechisch ihrerseits eine Sprache aufzuweisen, die ein ausgesprochen semitisches Kolorit trägt. Sogar der dritte Evangelist schreibt noch eine Menge Hebraismen. Dieser sonderbare Verbesserer Lukas, der tatsächlich im Vorwort seines Evangeliums einen nach Form und Inhalt hellenisch gut gedachten Satz geschrieben hat, verleugnet also im Evangelium selbst seinen schönen griechischen Stil und verschlechtert ihn absichtlich durch Hebraisierung. Wenn wir nun aber noch Folgendes hören, wird sonnenklar, dass hier nicht Urchristen am Werk gewesen sind, sondern dass die spätmittelalterlichen Evangeliendichter ihre Taktik des absichtlichen Widerspruches und Variierens haben spielen lassen. Auf Änderungen am Markus-Text, wo die späteren Evangelisten Ausdrücke ihrer Vorlage, die ihnen selbst nachweislich sehr geläufig waren oder gar zu den bevorzugten Redewendungen gehörten, trotzdem durch andere ersetzten. Markus verwendet zum Beispiel ein bestimmtes Wort 28 Mal. Auch Matthäus liebt sonst gerade dies Wort. Er gebraucht es 16 Mal, davon 11 Mal unabhängig von Markus. Umso mehr fällt es auf, dass Matthäus nur an 5 Parallelstellen zu Markus es aufweist, hingegen an 19 Stellen dies Wort streicht. Noch mehr in die Augen springt der Differenzierungstrieb des Lukas. Als Ergebnis stellen wir fest, dass die urchristlichen Verfasser aus reiner Differenzierungssucht sprachliche Änderungen an ihren Vorlagen vornahmen, und zwar auch dann, wenn gar keine Ursache zur Variierung gegeben war, rein aus Vergnügen am Widerspruch. Das semitische Kolorit des evangelistischen Griechisch wird von den Theologen gern als Merkmal der urchristlichen Echtheit gewertet, das heißt, als ein Beweis, dass die Evangelien wirklich in urchristlicher Zeit aus der Tradition der semitischen Jüngerschaft Jesu herausgewachsen seien. Dies Argument trieft von Naivität des kritischen Denkens. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass die spätmittelalterlichen Fälscher, die ja keine Strohköpfe waren, vom ersten Augenblick an die Notwendigkeit einsahen, ihre erdichtete Jesusgeschichte auch sprachlich zeitgemäß und lokalgemäß, also semitisch, auszustaffieren, denn auf diese Weise konnten sie ihrer Dichtung auf eine bequeme und höchst wirkungsvolle Art den Erdgeruch der Echtheit verleihen.